Nachdem mehrere schwache bürgerliche Regierungen gescheitert waren, beauftragte Bundespräsident Miklas den bisherigen Landwirtschaftsminister Engelbert Dollfuß mit der Bildung einer neuen Regierung. Dollfuß nahm gleich drei Vertreter der Heimwehr als Minister in seine Regierung. Und schon startete diese Regierung ihren Angriff auf die demokratische Gewaltenteilung. Dollfuß' juristischer Berater grub ein Gesetz aus dem Kriegsjahr 1917 aus, das Kriegswirtschaftliche Ermächtigungsgesetz, das der Regierung angeblich erlaubte, ohne Zustimmung des Parlaments Notverordnungen zu erlassen. Unter Berufung auf dieses Gesetz erließ Justizminister Schuschnigg eine Notverordnung, die besagte, dass die Schuldigen am Zusammenbruch der Kreditanstalt mit ihrem Privatvermögen für den Schaden haften sollten. Der Inhalt der Verordnung war zwar in Ordnung, doch die Regierung hatte hier zum ersten Mal das Parlament übergangen. Die Sozialdemokraten protestierten, ohne Erfolg. Die Rettung der Kreditanstalt hatte den österreichischen Staat rund 1 Milliarde Schilling an Steuergeldern gekostet. Dieses Geld fehlte an allen Ecken und Enden. So konnten die Gehälter der Bahnbediensteten für März 1933 nur in 3 Raten ausbezahlt werden. Das war ein Bruch des Kollektivvertrags und die Eisenbahner antworteten am 1. März mit einem 2-stündigen Streik. Die Regierung kramte eine Verordnung aus dem Krieg aus und ließ eine große Anzahl von Eisenbahnern verhaften und mit Arrest und Geldstrafen bedrohen. Um die Eisenbahner zu schützen, verlangten die Sozialdemokraten eine dringliche Sitzung des Nationalrats für den 4. März. Bei dieser Sitzung kam es zu einem Streit über einen Irrtum bei der Stimmabgabe. Nach einer heftigen Geschäftsordnungsdebatte, in der die Entscheidung des ersten Nationalratspräsidenten Karl Renner angezweifelt wurde, legte Renner sein Präsidentenamt nieder, damit er bei der Wiederholung der Abstimmung mitstimmen konnte, was er als Präsident nicht durfte. Daraufhin legten auch der christlichsoziale zweite Präsident und der großdeutsche dritte Präsident ihr Amt nieder. Das Parlament ging ohne Beschluss auseinander. Für einen solchen Fall war in der Geschäftsordnung nichts vorgesehen. Nur der Nationalratspräsident konnte eine Sitzung einberufen. Diese Geschäftsordnungskrise hätte durch einen einvernehmlichen Beschluss aller Parteien bereinigt werden können. Doch Dollfuß wählte einen anderen Weg. Er erklärte, das Parlament hätte sich selbst ausgeschaltet, doch die Regierung sei weiterhin im Amt und von der Parlamentskrise nicht berührt. Als der dritte Nationalratspräsident Straffner seinen Rücktritt widerrief und für den 15. März eine Nationalratssitzung einberief, ließ Dollfuß das Parlament von Polizei besetzen. Die Zusammenkunft der Abgeordneten ließ er als nicht genehmigte Versammlung auflösen. Nun folgte eine Notverordnung auf die andere. Schon am 7. März verfügte die Dollfuß-Regierung die Vorzensur über die Zeitungen. Am 31. März verbot sie den Republikanischen Schutzbund. Am 21. April erließ sie ein Streikverbot. Der Aufmarsch am 1. Mai wurde untersagt. Am 10. Mai verordnete die Regierung die Aussetzung aller Wahlen auf Bundes-, Landes- und Gemeindeebene. Am 20. Mai gründete Dollfuß die Vaterländische Front als Sammelbecken für alle vaterländisch und christlich gesinnten Österreicher. Sie wurde später zur austrofaschistischen Einheitspartei. Am 26. Mai wurde die Kommunistische Partei Österreichs aufgelöst. Am selben Tag wurde aus Heimwehrmitgliedern eine Hilfspolizei, das Freiwillige Schutzkorps, gebildet. Am 27. Mai traten Dollfuß-treue Verfassungsrichter zurück, um den Verfassungsgerichtshof lahmzulegen. Am 19. Juni wurde die NSDAP und der steirische Heimatschutz verboten und einen Tag später, auf Wunsch der katholischen Kirche, der Freidenkerbund. Im August besuchte Dollfuß Mussolini, um Unterstützung gegen Hitlerdeutschland zu bekommen und versprach, energisch gegen die Sozialdemokratie vorzugehen. Am 23. September beschloss die Regierung die Errichtung von Anhaltelagern für politische Häftlinge. Am 10. November führte sie die Todesstrafe wieder ein. Der Industriellenclub bedankte sich schon am 30. März. Die Industrie erwartet von der Regierung, dass sie nunmehr unbeirrt durch parteipolitische Gegensätze und Störungen oder sonstige Rücksichten die Verordnungsgewalt in den Dienst der wirtschaftlichen Notwendigkeit stellt, wodurch sie sich den Dank aller wahrhaft vaterländischen Kreise sichern wird. Zur Rettung der Wirtschaft erwartete sie sich die gründliche Beseitigung der Hemmnisse, die einer Senkung der Kosten im Wege stehen, also der Gewerkschaften und des Streikrechts. Im Dezember erließen die österreichischen Bischöfe einen Hirtenbrief, in dem sie dem Führer und den Mitgliedern der Regierung rückhaltlose Worte vollsten Lobes und freudiger Anerkennung widmeten. Die Phrase von der falsch verstandenen Volkssouveränität ist nicht nur gedankenlos, sondern auch unchristlich, ja im tiefsten Grunde atheistisch. Am 5. März, gleich nach Dollfuss' Erklärung, dass das Parlament sich selbst ausgeschaltet hätte, beriefen die sozialdemokratischen Abgeordneten eine Clubsitzung ein. Die Abgeordneten Koloman Wallisch und Wilhelm Ellenbogen forderten, mit einem Generalstreik zu antworten. Doch sie setzten sich nicht durch. Die Parteiführung setzte stattdessen auf Verhandlungen mit der Regierung. Eine große Demonstration vor dem Parlament blieb ergebnislos. Im September überreichte man dem Bundespräsidenten eine Petition mit 1,2 Millionen Unterschriften, er möge die Regierung entlassen und den Nationalrat einberufen. Im Oktober bot Karl Renner die Anerkennung der berufsständischen Verfassung an, forderte dafür aber eine Einberufung des Nationalrats und die Wiederherstellung der Versammlungs- und Pressefreiheit. Die Regierung nützte die Verhandlungen nur, um für ihre autoritären Maßnahmen Zeit zu gewinnen. Mitte Oktober hielt die Sozialdemokratische Partei ihren Parteitag ab und legte fest, unter welchen Umständen die Arbeiterschaft gewaltsamen Widerstand leisten sollte. Wenn die Rechte Wiens angetastet würden und der Bürgermeister abgesetzt und durch einen Regierungskommissär ersetzt würde. Wenn die freien Gewerkschaften verboten würden. Wenn die Partei aufgelöst würde. Oder wenn die Verfassung ohne Parlamentsbeschluss geändert würde. Dieser Beschluss diente eher dazu, die Linken in der Partei bei der Stange zu halten, als dazu, wirklich den Aufstand vorzubereiten. Denn, wie Otto Bauer, damals zweiter Parteivorsitzender, später eingestand: Wir sind dem Kampf ausgewichen, weil wir dem Lande die Katastrophe eines blutigen Bürgerkrieges ersparen wollten. Der Bürgerkrieg ist 11 Monate später trotzdem ausgebrochen, aber unter für uns wesentlich ungünstigeren Bedingungen. Bruno Kreisky dazu: Ich war auch dafür, dass man im Jahre 1933 losschlägt, weil wir damals noch so stark waren, dass die Regierung zum Einlenken gezwungen worden wäre. Die Arbeiterklasse war noch nicht zersetzt und hat auch noch die Kraft gehabt, einen Generalstreik durchzuführen. Damals wäre Dollfuss wahrscheinlich gestürzt worden.